2 Dschungel. Mit Roland Wagner. Es gibt ja inzwischen Voodoo-Ökonomen, Voodoo-Hochzeiten und Voodoo-Bier. Voodoo-Zauber taugt nahezu für alles. Das ist eine Mischung aus Riten westafrikanischer Sklaven und europäischem Katholizismus. Beides ergab im 16. Jahrhundert auf Haiti einen eigenen Kult. Der fand schließlich auch im Süden der USA Anhänger und Eingang in die Rockmusik. Der Voodoo-Priester. Der Hoodoo-Man. The Hoochie Coochie Man, gonna be a son of a gun. The Gregory Man, gonna make pretty women. The Kanja Man, jump and shout. The Doctor, then the world wanna know. They call me Dr. Jones, known as the Night Tripper. Got my satchel of Gregory's in my hand. They be tripping up and back down the bayou. I'm the last of the best. They call me the Greedy Man. Dr. John, the Night Tripper. Got many clients. Erster hohe Priester des Voodoo Rock. Einen Goldreif im Ohr und mit magischen Federn, Katzenknochen und Schlangenhäuten geschmückt, mit geheimen und halbvergessenen Kultrhythmen aus den Bayou-Sümpfen, heidnischer Musikfolklore aus Haiti, verstümmelten Mardi Gras Karnevalsmärschen und dem alten New Orleans Jazz aus der Preservation Hall. If you got love trouble, you got a bad woman you can't control, I got just the thing for you. Something called controlling hearts and get together drops. Die sachgerechte Herstellung eines Black Cat Bone ist eine ebenso aufwendige wie, nun ja, sicherlich auch etwas unappetitliche Angelegenheit. Eine Katze, eine schwarze selbstredend, wird zu diesem ganz speziellen Zweck in mitternächtlicher Stunde zunächst bei lebendigem Leib gesotten und währenddessen von der anwesenden Gemeinde unter allerlei Spektakel verflucht. Okay, wenn du diese ganze Dr. John-Scene wirklich verstehen willst, dann musst du natürlich wissen, was Voodoo eigentlich bedeutet. In New Orleans, in der Religion, wie im Essen, bei den Rassen oder in der Musik, kannst du nichts vom anderen trennen. Alles vermengt sich hier miteinander und wird Teil eines einzigen großen Funky Gumbo. Katholische Heilige mit Kriegri-Geistern, evangelische Zeltmission mit schwarzem Spiritual-Gottesdienst. Es ist einfach wichtig zu verstehen, dass Voodoo in New Orleans keine Religion ist unter anderem, sondern in erster Linie ein ganz besonderer Way of Life. Und gerade den Blues- und Rockmusikern gefielen, von den virtuosen Rhythmen angelockt, die sinistren Shows der Voodoo-Priester. Mit ihren Fackelzügen, Tieropfern und Beschwörungsformeln. Von denen ließ sich auch für die eigene Bühnenperformance offensichtlich noch so manches lernen. Und außerdem war man in dieser schön schauerlichen Nische nun wirklich weit genug entfernt von jeder bürgerlichen Normalität. Zusammen mit anderen bunten Vögeln und dem ein oder anderen toten Huhn. In seiner Lebensbeichte Under a Hoodoo Moon bekennt Dr. John, dass ihm außerdem schon so manches kräftige Zaubersprichlein bei seinen Alltagsgeschäften von Nutzen gewesen sei. Neben seiner Musik hatte der große böse Kanja-Man des Rock in seinen wilden Jahren immer irgendein mehr oder weniger krummes Ding laufen. Deshalb benutzte ich meine Pülverchen und das andere Gri-Gri-Zeug nicht nur, um meine Feinde zu verfluchen, sondern gelegentlich auch, um mir, neben den Göttern, die Polizei gewogen zu machen, auf dass sie mich bei meinem Business doch bitte in Ruhe lassen solle. Hear That Long Snake Moan nennt ein anderer intimer Kenner der Szene, Michael Ventura, seine Geschichten über Voodoo und die amerikanische Musik. New Orleans war, Mitte des 19. Jahrhunderts, eine spanisch-französische Stadt mit einem großen Bevölkerungsanteil von Free People of Color. Es war der einzige Ort in den Vereinigten Staaten, wo es den Sklaven erlaubt war, sich zum Vergnügen, wie man es nannte, zu versammeln. Und was noch wichtiger gewesen ist, es war ihnen zudem nur hier gestattet, Trommeln zu spielen. Deshalb war New Orleans der einzige Ort, wo es den Afroamerikanern ermöglicht wurde, ihre eigene Kultur zu leben und weiterzuentwickeln. Nicht zufällig also entstand eben gerade dort der Jazz. Und nicht zufällig auch fand der Voodoo-Kult am Golf von Mexiko ein ideales Biotop. An legendenumwobenen Orten und Plätzen wie dem Congo Square, im berüchtigten Rotlichtviertel Storyville und vor allem im Umfeld des Mardi Gras, des alljährlichen großen Karnevals, zu dem auch Peter Fonda, Dennis Hopper und Jack Nicholson einst in Easy Rider ihre Harleys sattelten. Get your motor running. Head out on the highway. Looking for adventure. And whatever comes our way. Yeah, gotta go make it happen. Take the world in a loving place. Fire all of the guns and bombs and explode into space. Wenn die Katze dann gar ist, wird sie ausgebeint. Woraufhin ein besonders feinschmeckender Hoochie-Coochie-Man die verantwortungsvolle Aufgabe übernimmt, jeden einzelnen Knochen zu prüfen und zu verkosten. Die berühmteste Voodoo Queen im New Orleans des 19. Jahrhunderts hieß Marie Laveau. Sie war das, was wir früher eine Hexe genannt hätten. In Haiti hätte man sie eine Mambo genannt. Sie war eine freie Farbige. Es wird manchmal behauptet, dass sie sich ihre Königinnenwürde über die Leichen anderer Queens hinweg erkämpft hätte. Berühmt waren ihre prächtigen Zeremonien am Pontchartrainsee und am Bayou St. John, die sie zuletzt auch für weiße Zuschauer öffnete und zu denen sie sogar von Zeit zu Zeit die Presse einlud. Sie war eine unbestrittene Autorität, ebenso gefürchtet wie verehrt, mit großem Einfluss auf das städtische Leben in Big Easy und auf die Politik. Ihre Macht schrieb man dabei wohlweislich ihren vermeintlichen Hexenkräften zu. Dabei lag eine weit profanere Erklärung in ihrem Fall eigentlich recht nahe. Zwei Berufe übte sie in ihrem bewegten Leben aus. Und in beiden Metiers wird es ihr ein leichtes gewesen sein, allerlei Intimes, Ehrenrühriges und Kompromittierendes über die Mitglieder der High Society in Erfahrung zu bringen. In einem der feinsten Frisiersalons hat sie gearbeitet, und zudem betrieb sie lange Jahre ein florierendes Freudenhaus. So dürfte in vielen Fällen vermutlich eine Drohung mit Indiskretionen genügt haben, um sich einen Bürgermeister oder Polizeipräsidenten geneigt zu machen. Anzunehmen, dass sich danach jeder weitere Hokuspokus von selbst erübrigte. Nun gut, wie immer man es auch sehen will. Wenn man heute ihr Grab auf dem St. Louis Cemetery No. 1 in der Nähe des Congo Square besucht, berichtet Michael Ventura, dann findet man stets frische Opfergaben, neben gekreuzten Kreidestrichen, die gezeichnet worden sind, damit die Gebete bis zu Marie dringen. Am Anfang hielt ich das für eine den Tourismus fördernde Aktion der Friedhofswärter, bis ich selbst Menschen sah, die tatsächlich Plastikblumen niederlegten. An einem trüben Regentag, irgendwann in den späten 60ern, zur Hochzeit der Flower Power, soll ihr Geist dann auf einem Friedhof einem jungen Hippie-Musiker erschienen sein. Und so wurde aus Malcolm John Michael Creole McRabeneck Dr. John. Dr. John, known as a night tripper. A saddle of gris-gris is in my hand. Then it tripping up, back down the bayou. You know I'm the last of the best. I'm known as a gris-gris man. Sell it. Gambo auf kreolische Art. Zunächst bereitet man eine Roux, auf Deutsch weniger poetisch eine Mehlschwitze, diese mit Hühnerbrühe ablöschen, halbierte Okraschoten, 300 Gramm für 4 Personen, dazu Krebsschwänze, Sellerie, Paprika, Knoblauch, Zwiebelwürfel und ein Lorbeerblatt. Das Ganze dann im geschlossenen Topf bei kleiner Hitze eine Viertelstunde köcheln lassen, zuletzt noch mit einem kühnen Schuss Tabasco abschmecken und zu Reis servieren. Gumbo Variations gibt es darüber hinaus offenbar so viele, wie es in den Südstaaten Köche gibt. Statt Krebsschwänzen darf es auch schon mal ein leckerer Catfish, ein Katzenwels sein oder ein Alligator aus dem nahen Sumpf. Bon Appetit. Devil, she's strange, old life same. Put her on a woman's feet and see if she don't know that one and bury her from home. In New Orleans ist im Grunde alles ein einziges Gambo Jaja, ein bunter Eintopf. Aus afrikanischen, französischen, spanischen, englischen, irischen, mexikanischen und karibischen Zutaten. In der Küche ebenso wie in der Kirche. Und vor allem in der Musik. Delta Blues und Boogie Woogie, Spirituals und Gospels, Honky Tonk und Barrelhouse Pianos, durch die Straßen marschierende Brass Bands oder Steel Drum Orchester, Cajun Music und Zydeco, Swamp Rock und schon an der nächsten Ecke Dixieland. Der diensthabende Kanja-Man oder die Voodoo-Queen dann schließlich nach etlichen Kostproben den bittersten der Katzenknochen herausgeschmeckt, soweit man diesen zum Black Cat Bone. Vor unbefugten Blicken verborgen, an intimen Körperstellen getragen oder sorgsam versteckt in heimischen Schmuckkästlein, soll er seinem Besitzer fortan Glück und Erfolg bescheren und all seinen Feinden Unbill und Siechtum. Auch in vielen Songtexten einschlägiger Musiker wie Creedence Clearwater Revival, Mink DeVille, Professor Longhair, James Booker oder Coco Robichaud wird immer wieder heftig und inbrünstig verflucht und verwünscht. I put a spell on you. Because you're mine. Wozu zelebriert man magische Rituale? So die rhetorische Frage im Prospekt eines Voodoo-Shops. Ganz einfach. Man möchte erreichen, dass Träume und Pläne in Erfüllung gehen, einen bestimmten Menschen verzaubern, drohendes Unheil abwehren, reich werden, im Lotto gewinnen, Erfolg haben und so weiter. Kurzum, man möchte sein eigenes Schicksal in die Hand nehmen und es nach seinen eigenen Wünschen und Vorstellungen beeinflussen. Ganz oben an stehen natürlich seit eh und je die diversen Liebesflüche. Der Rivalin die Krätze oder dem Nebenbuhler die Steuerfahndung an den Hals zu wünschen, aber auch dem Konkurrenten auf der beruflichen Karriereleiter aus sicherem Hinterhalt ein Bein stellen oder dem Widersacher im sportlichen Wettkampf. Für alles weiß Voodoo den passenden Spruch. escravo, zero castigado. E hoje um batuque, batuque com a pureza de mim. So soll übrigens auch der brasilianische Fußballzauber der 60er Jahre nicht nur allein den Künsten eines Pelé, Garrincha oder Jairzinho zu verdanken gewesen sein, sondern auch einem kleinen, dicklichen, undurchsichtigen Masseur, der vor jedem großen Spiel in den Katakomben des Maracanã-Stadions von Rio de Janeiro seinen Macumba-Altar zu errichten pflegte, um dort die Spieler der eigenen Mannschaft zur Höchstleistung zu beschwören und die des Gegners zur sicheren Niederlage zu verdammen. Und unlängst ging die folgende Meldung durch die internationale Presse. Ronaldo verhext. Der brasilianische Star war bei der Fußballweltmeisterschaft in Frankreich verhext. Und zwar von seinem Zimmerkollegen Roberto Carlos, der den Wunderstürmer im Schlaf mit dem Voodoo-Zauber Macumba belegt hat. Das behauptet der englische Schriftsteller Wensley Clarkson in seinem Buch Ronaldinho 21 Jahre Genialität. Der listet in seinem Werk die angeblichen Voodoo-Praktiken des Brasilianers auf. So soll Carlos den schlafenden Ronaldo mit Zaubersprüchen belegt und ihm außerdem blaue Pillen verabreicht haben. Das ist die schlimmste Anschuldigung, die ich je gehört habe, erregte sich Roberto Carlos. Der vermeintliche schwarze Magier vom Weltpokalsieger Real Madrid kündigte an, er werde den Autor verklagen. E quando ouvir o silêncio sorridente de São Paulo diante da chacina. Ein Mojo-Bag, für gewöhnlich ein hübscher kleiner Beutel aus Flanell, in Rot für Herzensangelegenheiten, in Weiß für allgemeineres Verhexen und Verfluchen, in Grün für finanzielles Fortkommen, angefüllt je nach Zielvorgabe mit Locken, Fuß- oder Fingernägeln, Hühnerfedern, Ziegen- oder Katzenfell und Ähnlichem und obenauf, wohl auch damit es etwas besser riecht, diverse Kräuter und Knollen. I'm going down to Louisiana to get me a mojo hand. I'm gonna fix my woman so she can have no other man. Lightman Hopkins. Die Kleintiersterblichkeit in Louisiana dürfte also, nach allem, was wir gehört haben, deutlich über dem amerikanischen Landesdurchschnitt liegen. Katzen, Hühner, Ziegen laufen stets Gefahr, dem Okkulten geopfert zu werden. The hoodoo told me to get a black cat bone and shake it over their head. They leave your man alone. Ma Rainey. Dazu kam, dass vor allem die alten Bluesmusiker wie Muddy Waters, Howlin' Wolf, Lee Belly oder Robert Johnson die erotischen Doppeldeutigkeiten und das für den Uneingeweihten Unverständliche des Voodoo-Vokabulars zu schätzen wussten und diese sich oft köstlich darüber amüsierten, wenn auf diese Weise verschlüsselt ihre schlüpfrigsten Lieder plötzlich unzensiert im Radio und in der Jukebox liefen, weil die prüden Sittenwächter des wohlanständigen weißen Amerika etwa beim folgenden Vers offensichtlich nur eine unverdächtige, mit Marmelade gefüllte Biskuitrolle vor Augen hatten. She bakes jelly rolls so good for me. Sometimes I wish my baby would stop. cause she's so fine in every way. She's gonna make me blow my top. Lonnie Johnson. Oder weil sie sich bei Blind Lemon Jeffersons Song Black Snake Moan vermutlich lediglich die Frage stellten, ob es denn wohl zoologisch korrekt sein könne, wenn ein schwarzes Reptil anfängt zu stöhnen. Einmal schildert Dr. John, wie er gemeinsam mit einem Kollegen, dem ausgewiesenen Satansjünger Graham Bond, in einer nächtlichen Seance einen zahlungsunwilligen Produzenten stilvoll, aber erfolglos zum Teufel wünschte. Wir stellten schwarze Kerzen auf, schwenkten Weihrauch und so weiter und so fort. Graham zelebrierte sein ganzes Aleister Crowley-Brimborium und ich meinen üblichen Gri-Gri-Shit. Und dann, am nächsten Tag, nichts passierte, rein gar nichts. Fuck the Hoodoo. Wir hätten vielleicht doch besser die direktere Methode wählen und den Saukerl einfach erschießen sollen. Häufig stolpert man als wissbegieriger Musikhörer in Liedern über seltsame Worte, auf die man sich auch unter Zuhilfenahme des dickleibigsten Langenscheid keinen rechten Reim zu machen vermag. In seinem Buch Rock and Read hat Bernhard Schmid sich einmal die Mühe gemacht, den Rockslang zu erforschen. Und es erstaunt eigentlich nicht, wie viel es sich dort aus der Voodoo-Sprache wiederfindet. Da gibt es zum Beispiel noch ein anderes hübsches Amulett aus dem gängigen Arsenal, die John the Conqueror Root. Eine der zahlreichen Wurzeln, die im magischen System des Voodoo-Kultes Glück bringen. Sie gehört häufig zu den Ingredienzen des Mojo-Bag. Man trägt sie jedoch auch als runzelige Knolle in der Hosentasche. Genau genommen tragen die Wurzeln dreier verschiedener Pflanzen diesen Namen. High John the Conqueror, die begehrteste, Low John und Chewing John. Der Legende nach war John ein afrikanischer Königssohn, der, in die Sklaverei verkauft, seinen neuen Herren so manches Schnippchen schlägt und so zu einer mythischen Gestalt wird. Die Wurzel gab ihren Namen einer Reihe von Produkten bis hin zum Potenzmittel, dem John the Conqueror Herbal Tonic for Man. When I rub my root, my John the Conqueror root, oh, you know, there ain't nothing she can do, Lord. Muddy Waters. Mais tout le monde, c'est mon, c'est mon maître là qui crée. Wade Davis, ein renommierter Biologe, der sich aus einer wissenschaftlichen Sicht mit dem Kult auseinandergesetzt hat, stellt die These auf, dass die Voodoo-Priester wohl vor allem hervorragende Giftmischer seien. Um aus einem Menschen einen Zombie zu machen, verabreicht ihm zufolge der Hoodoo-Man seinem Opfer zunächst das Gift eines tropischen Kugelfisches. Dadurch wird ein Muskelstarrkrampf ausgelöst, der den Unglücklichen schließlich bei klarem Bewusstsein vollkommen bewegungsunfähig werden lässt. Um die Macht des Zauberers über Leben und Tod zu beweisen, wird der vermeintlich Verstorbene feierlich begraben. Nur um ihn andern Tags wieder ebenso feierlich zu exhumieren und vor staunendem Publikum ins Leben zurückzurufen. Dazu bedarf es nur einer atropinhaltigen Pflanzendroge, welche als Gegenmittel den Krampf löst. Der Zombie kann sich so zwar wieder bewegen, aber einige Gehirnzellen dürfte ihn dieses Martyrium gekostet haben. Tetrodotoxin ist ein Gift, welches direkt auf das Nervensystem wirkt. Es kommt in Kugelfischen der Gattung Fugurubripes vor. Das erste Anzeichen einer akuten Vergiftung ist ein leichtes Prickeln auf der Zunge und den Lippen. Und hier werfen wir noch ein letztes Mal einen Blick in die Kochtöpfe der Welt. Von japanischen Gourmets nämlich wird Fugu vor allem wegen dieses Nervenkitzels hoch geschätzt, als eine lukullische Spezialität der besonderen Art. Nur Köche mit besonderer Lizenz dürfen ihn zubereiten. Dennoch beklagt die Feinschmeckergemeinde in jedem Jahr über 100 Todesfälle. Ob nun durch einen unvorsichtigen Küchenchef, der aus Versehen die Leber des Fisches anritzte, oder durch einen sinistren Doktor bei Trommelklang ins Jenseits befördert, das Schicksal des Betroffenen bleibt gleich beklagenswert. Auch eine Reihe ungeklärter, mysteriöser Todesfälle in der Geschichte des Jazz schreiben einige Chronisten, wenn auch nicht dem Kugelfisch, so doch dem Voodoo-Kult zu. Buddy Bolden etwa, der vielen als der erste Jazzer gilt. Mit diesen alten, langsamen Blues konnte der Junge machen, dass die Frauen aus dem Fenster sprangen. Er hatte ein Stöhnen in seinem Horn, dass es dir durch und durch ging, so als wärst du in der Kirche. Über ihn, von dem leider keine Tonaufnahmen existieren, geht das Gerücht, ein böser Fluch hätte ihn nach einem Streit mit seiner Schwiegermutter in den Wahnsinn getrieben. Und dann gab es da noch einen legendären Conga-Spieler mit Namen Chano Pozo, der in den 40er Jahren zusammen mit Dizzy Gillespie den Jazz mit karibischen Klängen infizierte. Seine Ermordung, so wird vermutet, sei im Auftrag seiner Voodoo-Brüder und Schwestern erfolgt, die es ihm übel nahmen, dass er ihre heiligen Rhythmen entweihte. Die modernen Medien machen auch das okkulte Leben leichter. In Zeiten des World Wide Web und des E-Commerce ist man zum Erwerb eines Voodoo-Zaubermittels nicht mehr auf einen nächtlichen Friedhofsbesuch angewiesen. Die Katzenknochen liegen jetzt nur ein paar Mausklicks entfernt. Ein Internetshop bietet das ganze Sortiment. Utensilien für die Rituale des Voodoo-Kultes für Gesundheit, Geld, Liebe und Rache. Voodoo-Uwangas, die berühmten Puppen. Mangaloa, das Set mit dem Donnerstein, der nur für Sie persönlich da ist. Die Rituale, die wir Ihnen vorstellen und aus denen Sie auswählen können, sind im Allgemeinen von jedermann durchführbar. Im Gegensatz zu anderen Formen der Magie hängt die Realisierung Ihres Zieles nicht von zeitraubenden und aufwendigen meditativen Vorbereitungen ab. Es entscheidet allein die Kraft Ihres Wunsches, Ihrer Liebe und Ihrer Sehnsucht in Verbindung mit den mächtigen Wesenheiten des Voodoo. Alle notwendigen Utensilien sind im Ritualset integriert. Manche sind etwas aufwendiger, doch die meisten sind einfach und unkompliziert, aber dennoch sehr effizient. Eine ausführliche und äußerst kostbare Geheimnisse beinhaltende Anleitung liegt den jeweiligen Zutaten bei. Praktisch. Es ist heutzutage, wenn man der Werbung Glauben schenken darf, nicht einmal mehr nötig, das Voodoo-Püppchen eigenhändig mit spitzen Nadeln zu traktieren oder ihm mit einem scharfen Messer die Augen herauszuschneiden. Es geht, wenn man will, auch völlig virtuell. Als Online-Dienstleistung unter www.pinstruck.com im HTML-Format direkt an das anvisierte Opfer via E-Mail.